Der Engländer Conrad Lambert alias Merz war das mit Butterfly. Merz ist nur ein Beispiel aus jüngerer Zeit. Selten kam so viel Folkmusik auf den Markt wie in den letzten Jahren. Einige Künstler machen reine Folk-Alben, andere wie zum Beispiel Merz haben 3 bis 4 Songs in diesem Stil auf ihren Alben. So auch Richard Hawley, der Singer-Songwriter aus Sheffield, hat im letzten Jahr mit Cole's Corner ein bemerkenswertes Album produziert. Darauf finden sich auch so Folk-Perlen wie dieser Song hier, Just Like the Rain, hier ist Richard Hawley.